Machen wir eine Testaufnahme? Nee. Hallo. Nee. Geil, ich habe eine Menge Kissen. Gib mir mal eins. Boah, das ist ein geiles Knusperkissen. Wow. Ja, also leveled up our podcasting game. Wir hauen heute nicht mehr so viel auf den Tisch, versprochen. Wir hauen nicht auf den Tisch und wir zerstören nicht die Aufnahme zwischendrin, weil da einmal das Handy klingelt. Und irgendwelche Leute ausrasten. Ja. Aber ich meins wirklich aus. Ich hab meins wirklich aus. Ich hab meins auch aus. Das Einzige, was erlaubt ist, ist, dass das Festnetztelefon kriegt. Ich hab nicht mal ein Festnetztelefon. Ich hab das demonstrativ abgebaut. Und, also gar nicht eingerichtet erst bei der Einrichtung von meinem Internetanschluss, wo halt immer eine Telefonnummer dabei ist. Ja. Es aber nicht möglich war, die Nummer, die ich seit 10 Jahren hatte, mitzunehmen, die sau cool war, sondern nee, sie kriegen irgendeine mega beschissene mit null System. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ist mir jetzt auch scheißegal, ich benutze die nie mehr. Und wer nicht bereit ist, mich auf meinem Handy anzurufen, mit dem möchte ich, glaube ich, auch einfach nicht reden. Viele Leute kommen noch aus der Zeit, wo es 39 Pfennig pro Minute gekostet hat, auf dem Handy anzurufen. Genau. Und wo dann immer, aber nur ein Ortsgespräch, war dann immer das Argument. Das Krasse ist, wir sind ja so weit in dieser Post-Minuten-Abrechnungswelt, dass wir jetzt gerade den Übergang haben zur Post-Traffic-Internet-Traffic-Welt. Ja. Also die Telekom hat doch schon diesen einen. Und die Telekom hat nämlich jetzt vor einer Woche oder so beschlossen, dass alle Video- und Music-Streaming-Dienste, also Amazon Prime und Spotify und Netflix und YouTube, halt nicht mehr berechnet werden. Und wir zwei sind ja auch so aus Beispiel. Ich habe 18 Gig Traffic. Ja, ich habe 40. Und 40. Und nee, 20. Moment, wie viel habe ich? Ich glaube, du hast 40. Ich habe 40, genau, ja. Und das führt halt dazu, dass ich nicht mehr drüber nachdenke. Überhaupt nicht mehr. Oh ja, ich sitze an der Bushaltestelle, muss irgendwann auf die Arbeit fahren. Ja, ziehe ich mir halt ein YouTube-Video rein. Oder, oh ja, irgendeine App, lade ich halt runter. 500 Megabyte, mir egal. Ja, mache ich auch immer, weil es mobile Netz schneller ist als das WLAN, in dem ich rumhänge. Oder es gar kein WLAN gibt. Ja. Und? Zu Hause habe ich gar kein Internet momentan, weil alles im Arsch ist. Der Router von meiner Nachbarin, den ich mir mit ihr teile, ist im Sack. Und ich habe mit O2 gesprochen und endlich eine Antwort gekriegt, warum der Empfang so schlecht ist bei mir. Und zwar blockiert irgendwas den Richtfunklink zwischen zwei Basisstationen. Okay. Und bei mir um die Ecke ist ein Kranverleih und die haben im letzten halben Jahr ihren Kran nicht verliehen. Deswegen steht er genau in dieser Funkstrecke und legt für die komplette Straße 2G, 3G und LTE lahm. Ja, geht jetzt überhaupt nichts mehr. Ja, also ich bin schon froh, dass ich daheim meine VDSL 50 Mbit habe. Habe ich ja eigentlich auch. Ja. Ich habe sogar 100 von meiner Nachbarin. Okay. Für 10 Euro im Monat. Vor allem fürs Webdesign ist es halt angenehm, wenn du halt sagst, okay, jetzt muss ich hier das Backup von der Seite ziehen. Das geht ja noch. Eher andersrum, ich muss das alte Backup wieder einspielen und dann muss ich halt 500 Megabyte hochladen. Und dann wäre es halt nervig, wenn du mitten in deinem Workflow bist und dann, okay, das dauert jetzt eine Stunde. Und so kannst du halt, ja, lol, 10 Sekunden, ja, nicht ganz, aber läuft. Ja. 12. Ich habe einen kompletten DVD-Rip per ICQ verschickt. Geht das? Hatte das kein Limit, mit wie groß die Dateien sind? Aber das hatte doch so ein Kartoffel-Uplink mit 5 Kilobit oder so. Nee, ich habe das. Das war, da war ich zum ersten Mal im schnellen Internet. An der Uni damals 7 Megabyte pro Sekunde. Als Uni-Netzwerke so noch schnell waren. Ja, total. Doch signifikant schneller als daheim oder so. Ja, zu Hause hatte ich 10.000er DSL. Mhm. Und Uni war dann irgendwie mal 50 oder 100 oder so angesagt. Ne? Es war halt auch noch zu einer Zeit, wo nicht viele Leute einen Laptop in der Uni dabei hatten. Das kam gerade erst 2007. Ja, in zum geistig-wissenschaftlichen Studiengang. Richtig. Hast du bei den Philosophen halt irgendwie keine Laptops gesehen? Obwohl ich das bis zum heutigen Tag halt auch affig finde. Wenn du in der Philosophievorlesung drin sitzt und dann schreibst du dann mit, oh, das Sein des Seienden, bla bla. Dass man denkt so, ey, hör doch mal zu und versuch das zu verstehen, was dir der Dozent vorne qua seines Verständnisses, das ist ja so ein hermeneutisches Verfahren. Den Text kannst du daheim lesen, ja. Die Vorlesungsunterlage, aber das Entscheidende ist ja, dass da einer steht, der in dem Augenblick drüber erzählt, was er denkt oder was er sich gedacht hat, als er einen Text gelesen hat. Ja, das wollte man halt manchmal gar nicht wissen. Also, ich erinnere mich noch, wie ich einen Highscore nach dem anderen in Dolphin Olympics 2 in der Einführung in die praktische Philosophie geholt habe. Und das war so eine gute Vorlesung. Diese dreiteilige, ne? Die Dialektik, ja. Hermeneutik, und, Phänomenologie. Ja, und was auch immer, weiß ich nicht. Ich bin da halt hin, weil ich es cool fand. Und dann habe ich immer Dolphin Olympics gezockt. Da erinnere ich mich immer gern dran, weil das so ein Sinnbild für, wie war ich da drauf vor 12 Jahren. Ja. Ja, immer mit dem Hendrik in der Dialektikvorlesung gesessen war und dann jeder mit der dicken Akademieausgabe Kritik der reinen Vernunft vorne dran und wir uns dann gegenseitig angeschrien haben, quer durch den Übungsraum. Und was ein Schwachsinn! Hier, transzendentale Dialektik, zweiter Teil, fünfter Abschnitt, da steht doch eindeutig, dass die 12. Kategorie des Verstandes auf gar keinen Fall mit der 3. Antinomie der reinen Vernunft in Einklang zu bringen ist. Der schreit der andere rum. Was für eine dilettantische Kantlesweise! Und alle außenrum irgendwelche Lehramtsärzte, total eingeschüchtert und so, kann ich die Bücher nicht lesen, wenn ich Lehrer bin? Alle rasten aus. Ich bin da mal reingeraten bei euch. In die Schreierei. Und so haben wir uns aber angefreundet. Ja, super. Weil wir durch unsere hassgetriebene Schreierei dann im Nebensatz doch so einen gewissen Respekt dann für den anderen hatten, dass er seine Kant-Zitate überhaupt noch sich traut zu vertreten gegenüber lautstark brüllt hat. Ja. Total ja. Affig alles. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Nein, willst du es erzählen? Das ist die lustigste Geschichte der Welt. Ich weiß nicht. Also es steht ja immer zur Debatte, ob das dann irgendjemand außer einem selbst lustig findet. Doch, jeder, dem ich das erzähle, lacht sich total am Arsch. Okay. Jetzt um die Fallhöhe direkt unter die Decke zu nageln. Ja. Wir fügen dann hinterher noch das Grillenzirpen ein, wenn wir die Story zu Ende erzählt haben. Tumbleweeds. Vielleicht. Heißen die so? Ja, ja. Geil. Tumbleweeds. Ja. Dom, dom, dom. ja, also ich erzähle es mal aus meiner Perspektive. Alles klar. Wann war das? 2009? Ja, 8, also 7 habe ich angefangen. 8 oder 9 wird es gewesen sein. So lang? Mhm. Weil du da nie warst? Doch, aber du warst immer nur der Typ, der reinkam, gerappt hat und dann wieder raus musste. Oh ja, ich bin rein, hab hochphilosophisch irgendeine King Cool Savage-Zeile zitiert und bin wieder raus, nachdem alle beleidigt oder entsetzt waren. ja, dann saß ich da mal rum. Also, wir waren ja alle die Studenten-Nerds, die Uncoolen, die hochschulpolitisch aktiv im Fachschaftsrat waren. Ja. Richtig Kellerkind +1+1, Protection from Girls. Jo, durchaus. Ja. Durchaus. Und dann gab es halt, hatte diese Fachschaft, das ist sowas wie die Schüler, nee, was ist das denn? Das ist sowas wie die SPD-Ortsgruppe. Nee, was? So eine Mischung aus einem Bus und einem Lehrerzimmer eigentlich. Ja, ein Bus und ein Lehrerzimmer. Also einfach Gestalten, mit denen man nicht rumhängen will, die alle Recht haben. Die alle von sich selbst denken, dass nur sie recht haben. Genau. So auch wir. So auch wir. Und da gab es halt einen Raum. Also es wurde von der Uni wurde dann Raum gestellt, dass man da seine hochschulpolitische Selbstorganisation der Studentenschaft organisieren konnte. Oh ja. Und es war halt im Endeffekt einfach, was früher das Keller, Kinderzimmer, Jugendzimmer war, in organisiert. Mit Fenstern. Ja. Mit Fenstern. Und mit Kaffee vom Marian. Kaffee, ekelhafter Kaffee. Oh ja. Aus der zugeschiebelsten Ekel. Filtermaschine, die es jemals das Antlitz der Welt gesehen hatte. Richtig. Und die Palme, die nur mit Kaffee gegossen wurde. Die war so geil. Es gab eigentlich überhaupt kein Argument, den Kaffeesatz nicht einfach in den Mülleimer, der neben der Kaffeemaschine stand, zu kippen, aber trotzdem wurde der Kaffeesatz immer in diese eine Palme gehauen. Genau. Und vor allem halt auch der übrig gebliebene kalte Kaffee vom Vortag, weil es kein Waschbecken oder sowas gab, wurde halt auch immer in diese Palme gekippt. Das heißt, diese Palme wurde über mindestens 10 Jahre ausschließlich mit Kaffee gegossen. Genau. Was aber dazu geführt hat, dass sie gewachsen ist wie die Hölle, wahrscheinlich das Koffein oder so. Das war der krasseste Riesenbaum, Alter. Ja. Weil der nur alles andere ist gestorben, außer diese eine Palme. Und die war echt unzerstörbar. Es ging doch auch mal das Gerücht um, dass irgendwie einer das Teil bewegt oder halb umgeschmissen hat und dann da irgendwie ein bisschen Erde ausgekippt wurde oder sowas und das dann ganz furchtbar gestunken hat. Das kann gut sein. Ich war nicht dabei. Ja. Ich erinnere mich nur an den Schimmel, der mal in der Filtermaschine drin war, wo irgendwelche Biologen von gegenüber da waren und gesagt haben, wenn ihr das Zeug im Raum habt, würde ich hier eigentlich nicht mehr rumhängen. Genau. Also dieser, also den schwarzen und den grünen und den weißen Schimmel kennen wir, aber der war orange. Das ist der direkt die Lebenszeit in 5 Jahre verkürzt. Oh ja. Also, das ist das Setting dafür. Ja, das ist schon schlimm genug. Ne? Es war also eigentlich fast egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit man diesen Raum betreten hat, weil genau, der war halt offen, im Gegensatz zu vielen anderen dieser Fachschaftsräume. Jedes Fach hatte halt so eine Fachschaft, aber die Philosophen haben halt irgendwann in ihrem Manifest von 1984 festgeschrieben, in ihrer Grundsatzordnung, die Fachschaft ist offen, da kann jeder rein, scheißegal, was der macht oder wer das ist. Und deswegen, die Typen, mit denen wir uns die geteilt haben, beziehungsweise die Damen. Genau, die Germanistik und Komparatistik. Und die Theaterwissenschaften. Und die waren alle uncool. Die Philosophen waren cool und die Germanisten waren total. Bis auf. 3. Den Marc. Den kannte ich nicht. Okay. Aber immer wenn der reingekommen ist, dachtest du, du bist in so eine H&M-Werbung reingelaufen. Echt? Ja, weil der immer so durchgestylt war und außer wie irgendein Rockstar, der nur mal kurz die Gitarre weggelegt hat. So, wir aber egal. Wir schweifen während unseren Abschweifungen schweifen mal ab. Wir sind in Podcasts nicht erlaubt. Verdammt. Okay. Jedenfalls saß ich irgendwann mal 2009 in diesem Raum und hab rumgeranzt, wie man halt in diesem Raum rumgeranzt ist, zwischen zwei Vorlesungen oder danach oder davor oder währenddessen. Und dann kamst du da rein. Ich weiß nicht warum. Weil da die Anna war, die mir alles erklärt hat. Was für eine Anna? Die mit den Haaren, die tanzen kann. Ach, die Tanz-Anna. Ja, genau. Die konnte immer alles. Die hatte den Plan im Sack. Total. Und nebenan war zu, Thema offene Fachschaften. Ja. Die Leute, die blöden mit dem Zeug, was ich eingeladen habe, haben mich nicht reingelassen. Genau. Und dann habe ich ganz hilflos geguckt und bin zu Anna und hat gesagt, mach mal das und das und das. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, die nächsten 14 Semester niemanden mehr irgendwas fragen müssen. Genau, und das also ich saß dann rum, dann kamst du und da hattest du eine Tüte Pistazien dabei. Genau. Und ich habe mir natürlich gedacht, oh geil, Pistazien, super. Hab wahrscheinlich nichts gegessen den ganzen Tag oder irgendeinen ekelhaften Mensa-Fraß. Und dann habe ich ganz nett gefragt, ob ich denn die ein oder andere Pistazie haben könnte. Was kein Problem war. Und ich, ganz unbewusst, ohne es zu merken, bin ich in den Wahn verfallen, mir diese Pistazien übelster Kategorie hineinzuschaufeln. Und den Bestand an Pistazien innerhalb kürzester Zeit massiv zu dezimieren. Das war gar nicht böse gemeint, ich fand die nur so geil. Irgendwie. Ja. Also du saßt dann jedenfalls vor so einem Berg Pistazienschalen. Der, wenn man Pistazien futtert und über die Hälfte von der Tüte raus ist, ist der Berg an Schalen immer größer als die Tüte, aus der sie gekommen sind. Das ist. Genau. Ja, nicht faszinierend, schade. Und dann auf einmal schaut mich der Toni halt total. Das bin ich, hi. Entsetzt, mit dem entsetztesten Gesicht ever an und sagt einfach: Sag mal, wie frisst du denn, du Arschloch? Und in dem Augenblick werde ich sofort rausgerissen aus meiner Pistazien-Schaufel-Trance und gucke ihn so an und realisiere erst, wie gierig ich mir diese Pistazien reingeschaufelt habe. Und ich fand das alles so absurd, dass ich in schallendes Gelächter ausgebrochen bin und mich eigentlich nicht mehr einbekommen habe. Und du fandst es dann auch, glaube ich, lustig, dass ich mich so kaputt gelacht habe darüber. Ja. ich selbst heute noch kaputt lachen über diesen Schwachsinn. Ja, man muss dabei gewesen sein. Alle wünschen sich, dass sie dabei gewesen wären. Nee, aber es ist so lustig. Wie frisst du denn, du Arschloch? Und das alles hat auf dem edlen, gespendeten Sofa vom zugekoksten Uwe stattgefunden. Nein, war das schon Uwe-Time? Nee, das war ein Land vor Uwes Zeit. Genau, ein Land vor Uwerer Zeit. Aber stimmt. Das war das Schimmel, das war das Schimmelsofa vom Follett. Irgendein Dozent hat halt aus seinem Büro gab es irgendwann ein neues Sofa alle 20 Jahre und dann wurde das alte halt der Fachschaft gespendet, weil der während der Studienzeit auch mal in dieser Fachschaft war. Großzügig. Und das waren halt die verschimmelsten Ekel-Sofas Beyond Repair, die war aus den 70ern original. Und auf denen wurde halt hart gechillt. Ja. Unfassbar. Ich habe auch da öfters mal gepennt. Ich wollte immer pennen. Es gab den Plan, mit der Fachschaft Lara sich da eine Nacht mega zuzuschütten und wenn der Pförtner seinen Rundgang macht, sich kurz hinterm Sofa zu verstecken. Ja. Dann hat sie aber im letzten Moment abgesagt. Ich habe da einfach mal gepennt. Also, das ist ja so mittags und so, war ja klar, fuck, Stunde im Eimer, pennst du halt im Fachschaftsraum. Aber nach irgendeiner durchgezechten Philo-Party hatte ich einfach Tutorium morgens um 8. Nicht besucht, sondern gehalten. Und dann hieß es halt, okay, heimfahren und duschen und so ist nicht mehr drinne. Nur noch eine Stunde Zeit, kackst du einfach mal noch eine Stunde im Fachschaftsranz ab, gehst dann ungeduscht und fern der Heimat und dann die Einführung in das Studium der Philosophie gehalten. Shit-faced beyond repair. Hat aber gut geklappt. Ja. Oh. Ich mein, was hat man dann noch zu verlieren? Ne? Nix. Eben. Da war ja jegliche Reputation schon im Eimer. Das war nicht der Tag, an dem wir dir einen Kaffee geschenkt haben. Nee. In vermummt den Seminarraum betreten haben, in dem du gerade am Arbeiten warst. Mit so einer Tasse mit unglaublich vielen gebrauchten Kaffeepads. Ja. Und HGIT aus dem Handy-Lautsprecher sind wir tanzend in so eine Horde 19-jähriger Philosophie-Erstis rein. Haben dir den alten Kaffee geschenkt. Die waren total entsetzt. Sind wieder raus. Ja, wahrscheinlich ist das überhaupt nicht so spannend. Wenn man nicht dabei war in der coolen Studierendenzeit. Umso geiler, dass ich halt wieder studieren gehe. Umso ungeiler, dass ich überlege, ich habe gestern erfahren, ich bin durch alle Prüfungen gefallen. Nein! Weil du einfach mit 70% richtigen Antworten eine 5 kassierst an der Ferne. Nein! Und jetzt musst du nochmal alles schreiben. Musst den Scheiß nochmal machen, ja. Wie viele waren das jetzt? 2 Klausuren. Sind das die letzten zwei oder musst du da nochmal? Sind die vorletzten zwei, die letzte, die danach kommt, ist noch eine und noch die ist auch noch interessant. Hast du jemanden, mit dem du lernen kannst? Nee. Ja, dann organisiert ihr eine. Ja, das habe ich schon tausendmal versucht. Die Lerngruppen zerbrechen immer. Nee, nicht Lerngruppen, du brauchst einen bezahlten Tutor. Ach so, nee, das ist da nicht nötig. Also das Zeug jemand, ist der so 3 Abschlüsse hat und dann halt als unterbezahlter gescheiterter Akademiker nichts anderes machen kann, als für 10er die Stunde irgendwelchen Studis ihren Scheiß aus dem Grundstudium zu erklären. Das wäre eigentlich geil, endlich mal jemanden zu treffen, auf den ich oder geh doch einfach, kann. Nee, geh einfach in die Therapie und sag, hier passen Sie auf, ich habe gar kein psychisches Problem, aber ich brauche unbedingt hier jemanden, der mir das erklärt in der Einführung in die irgendwas. Nee, das geht, ich glaube, alles machbar oder was? Ja, es ist halt einfach nur viel und schlecht, während man von den Dozenten die ganze Zeit beleidigt wird, als unfertiger Geist und dumm. Deswegen kriegt man das nicht richtig erklärt, sagen die immer. Okay. Da war übrigens auch diese Vorlesung, wo ich dir mal den Videoschnipsel geschickt habe mit der Dozentin und meinte, ist es jetzt wichtig? Ja gut, aber wenn du halt an der Fernuni studierst, jo, dafür ist das halt die Fernuni. Richtig, genau. Also da kannst du jetzt keinen Ivy League Level erwarten. Nee, aber... Apropos Ivy League, hast du das mitgekriegt? Wahrscheinlich nicht, wenn es um die Ivy League geht. Ja. Es wurde jetzt zum 6. Mal in der Geschichte eine Schülerin in Amerika zu allen 8 Ivy Leagues zugelassen. Ach, das habe ich gesehen. Die sah eigentlich ganz normal aus. Die sah normal aus, aber das Krasse dran ist, warum wieder alle durchgedreht sind, war, es gibt halt 6 Leute, die das schon mal gepackt haben. Die sind alle schwarz. Und dann sind alle ausgerastet, racist, beyond repair und bla bla. Könnte halt auch einfach dran liegen, dass die halt sau Bock hatten und so schlau sind. Ja, also vielleicht. Aber es ist schon krass, ey, wenn du zu allen Ivy League Unis zugelassen bist. Dir geht's doch hinterher total scheiße, weil die ihr Leben lang denkt, oh fuck, ich hab mich falsch entschieden, als ich 7 Elite-Unis abgelehnt habe. Es ist doch voll egal, wo du studierst. Da suchst du dir wahrscheinlich aus einzelne Dozenten, die du geil findest. Ja. Also geh ich halt zu dem, weil der cool ist. Eine Bekannte von mir ist so lange mit allen Dozenten in die Kiste, bis sie die einzige an der Hochschule war, die 2 Typen hatte, die sich nur um sie gekümmert haben. Normalerweise stand hier irgendwie ein Tutor zu. Ich hatte dann 2. Das ist auch ein Weg. Ohne Skill. Skill hatte die auch. Okay. Dann war es wahrscheinlich einfach nur aus Spaß. Im Doppelstudium Querflöte Jura. Total beschissen. Wie kann man denn sowas studieren? Querflöten Jura. Also, hast du das fertig gemacht? Ich glaube, ich weiß nicht, ich hätte ein Kind gekriegt, in Klammer. Ja, alles dann in den Arsch geritten. 2 Scheine noch gefehlt zur Riesenkarriere. Naja, egal. Ja. Die Can of Worms machen wir gar nicht erst auf. Nee. Die Diskussion. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der hat aus Versehen vor der Diplomarbeit ein erfolgreiches Immobilienimperium aufgebaut. Mhm. Das ist so ein Typ, der kommt immer mit einem Auto, wo die Innenausstattung zu dem Schal passt, den er sich für den Morgen rausgesucht hat. Das Auto sucht er sich zu dem Schal raus. Ja. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Der meinte auch, oh, mein Orthopäde hat gesagt, ich muss mal was für den Rücken tun, deswegen habe ich mir einen Porsche Cayenne gekauft, da kann ich mich auch recht erziehen. Sehr entspannter Kerl, auf jeden Fall. So eine Story hatte ich auch mal während meiner NLP-Ausbildung. Wir haben auf dem Seminar. Hier wird so zwischendurch immer gedroppt, was wir alles gemacht haben. Ne? Also, Philosophie haben wir studiert. Abgeschlossen. Ja, ist jetzt nichts, womit man angeben kann, aber. Das ist eher so ein Armutszeugnis. Ja. Das wird einmal auch überreicht, wenn so ein gutes amtlich bestätigte Armutszeugnis. Genau. Und NLP haben wir gelernt, ich nicht. Nee. Ich habe immer nur den Kopf geschüttelt, wenn ich das Zeug gesehen habe. Ja, ist auch die Entdeckung eines schlichten Unsinns. Jedenfalls war da halt ein Typ, der war halt voll unscheinbar und so ein großer, so ein bisschen brummbäriger Typ. Und so wie Shrek eigentlich. Nee, nicht so zynisch und nicht so hasserfüllt, sondern halt zurückhaltend und voll ruhig. Und dann hast du mal gefragt, ey, was machst du? Oh ja, ich studiere, 83. Semester. Und da hast halt echt so tagelang gedacht, ja, das ist halt so der hängengebliebene, also im Studium hängengebliebene, 83. Semester, der irgendwo bei den Eltern wohnt und nichts gebacken kriegt. Und irgendwie so 3 Seminare später auf der Coach-Ausbildung kam dann einfach raus, warum er sein Informatikstudium noch nicht beendet hat. Weil er einfach während dem Informatikstudium eine Firma gegründet hat mit einem 2. Kollegen und das einfach die riesen Multimillionen Euro International AG war. Also okay. Es war wirklich eine AG inzwischen. Ich AG. Und er dann einfach der Vorstand für der CTO, also der Technikvorstand von dieser und die haben halt diese ganzen Cloud-Based Services erfunden. Nee, aber die haben das halt schon 5 Jahre vorher gemacht, okay. Und haben dann irgendwann so geschmunzelt. Also ja gut, jetzt heißt es halt Cloud. Wir machen den Scheiß seit 10 Jahren, ne? Oder seit 5 Jahren. Mhm. Und dann kam halt raus, dass das der krasseste riesen IT-Millionär war, der halt nur deswegen sein Studium nicht fertig gemacht hat, weil er die Zeit dafür braucht, mit dem Spaten die Kohle zu schaufeln. und durch die Welt zu chatten. Ja, ich war, letzte Woche war ich in Nepal, Großkunde, irgendwas, Storage-Lösung, lololol. Ja, so kann man sich irren mit den, da hat er ewig studiert und nichts geht. Und dann kommt halt raus, ja, ja, hat halt ewig studiert, weil er nebenbei noch krass an Scheiß reißt. Ja, ich habe ewig studiert, weil ich mich zwischendurch immer mal ein, zwei Jahre von irgendwelchen Misserfolgen erholen musste. Oh. Das ist ja so ähnlich. Die kleinste Geige der Welt. Aber es stimmt ja auch nicht. Nee, ich habe auch ewig studiert, aber ist mir egal. Themawechsel. Ich habe letzte Woche, wo ich hier gerade den Lappen in der Hand habe. Lappen? Lappezerrer. Lappezerrer. 1A Band, kann ich nur empfehlen. kommt in den Abspann. Freut euch drauf. Das machen wir. Ich habe mir bei Amazon ein paar Gläser bestellt, aus denen ich trinken kann. Und dann habe ich so eine Mail gekriegt, in der stand, wenn sie uns positiv bewerten, kriegen sie ein Mikrofasertuch. Und dann habe ich gedacht, geil, das mache ich. Und dann haben die gesagt, schicken sie uns einen Screenshot der Bewertung. Habe ich halt ein Review geschrieben, Glas kam an, war nicht kaputt, ich schütt was rein und dann schütte ich wieder raus, in, vorzugsweise in mich, 5 von 5 Sternen, weil, ja. Es ist halt ein Glas. Genau, und es hat einen sehr schweren Boden, deswegen fällt es nicht um und sieht schick aus. Und jetzt habe ich dann dieses Mikrofasertuch gekriegt und damit putze ich den ganzen Tag alles, weil meine Sachen davon extrem sauber werden. Aber und ich bin beeindruckt. Das ist nicht das, was ich gerade in der Hand habe. Das ist so ein Riesenteil, auf dem auch noch Born in Fire draufsteht. Aber dann musst du mir auch die große Frage beantworten. Diese Mikrofasertücher kann man ja nicht in der Waschmaschine waschen. Nee, das habe ich ein paar Mal gemacht, zum Spaß. Dann gehen sie kaputt. Genau, das habe ich dann auch festgestellt. Ja, was stattdessen? Einfrieren. Ach. Nass machen. Mit der Hand dann aus und dann mit also, Kernseife oder was? Gute Frage. Ne? Ja. Das ist nämlich das ist eine der großen Fragen meiner Existenz. Ich sauge eine Mikrofasertücher für jeden Scheiß. Und ja, und jetzt? Was, wie kriegst du die jemals wieder, nachdem du dein Handy 10-mal mitpoliert hast und deine Brille, wie kriegst du die jemals wieder sauber? Schreibt in die Comments. Schreibt in die Comments. Wahrscheinlich könnten wir einfach kurz googeln. Ja, klar. Haben wir ein Google-Handy? Nee, gerade nicht. Aber ist ja auch cool. Der Freund von der einen Verrückten da, bei der wir immer auf der Party waren, wo mich der eine rausschmeißen wollte. Oh Gott. Der hat immer gesagt, bei ihm in der Firma gibt es pro Tag eine Frage, die man nicht googeln darf. Der arbeitet in, was war das? Wirtschaftsingenieurbüro oder so. Ist das nicht die Ultrazeitverschwendung? Nee, da geht es nur so Hobby-Privatkram. Ach so. Nur damit das Hirn anbleibt. Also inzwischen ist mein Alles-Googeln-Approach sogar gewichen dem gibt's dafür ein Reddit-Approach. Weil es gibt halt für jeden Mist auf Gottes Erdboden ein Reddit und da sind dann 5000 Leute drin, die halt das, was du machen willst, seit 5 Jahren den ganzen Tag machen und total motiviert sind. Und dann fragst du halt die, was ist eigentlich, was wollte ich gerade? Mikrofaser. Ja, nee, ja, es gibt, ob es ein Mikrofaser-Reddit gibt. Auf jeden Fall, ich kenne, ich hab mich durchaus das ein oder andere Mal mit sehr lautstarken Verfechtern von Mikrofaser-Handtüchern unterhalten. Mhm. Und allein schon, dass ich so eine Person im Bekanntenkreis getroffen habe, heißt ja, im Internet gibt es 100 davon. Ja, und es ist ja weltweit dann. Dann findest du halt einen Mikrofaser-Fetischist aus Island, genau, der halt alle Reinigungsprozeduren hinter sich hat und durchprobiert hat und halt gesagt hat, ich habe das mal gemacht. Und das ist halt das Geile, also das finde ich das Coole an Reddit. Es gibt für alles irgendeine Community, wo halt wirklich einer dabei ist, der irgendwo am Arsch der Heide hockt, der halt sagt, so, mein Lebensinhalt ist halt, was gab's letztens für einen Schwachsinn? Alles Bilder von Karten, Achtung! Ich habe mal ein Reddit gefunden mit Karten, Weltkarten ohne Madagaskar. Weil das wurde dann irgendwann 80, wurde dann irgendein Scheiß entdeckt. Jetzt rasten wieder alle aus. Ihr habt überhaupt kein historisches Wissen hier. Ordnet immer alles falsch ein. Ich weiß es, Madagaskar wurde entdeckt 1921. Das stimmt. Echt? Nee. Okay. Und dann gibt es ein Reddit, wo halt, wo sie Weltkarten sammeln, wo halt noch kein Madagaskar drauf ist. Und die haben da echt Spaß. Und es ist ja halt nicht so, dass dann einer postet pro Monat, sondern da kommt halt jede Woche neues Kartenmaterial ran, gekarrt, ohne Madagaskar. Super. Ja, ist doch geil. Ja, ist wirklich geil. Also, ja. Für was man sich auch begeistern kann. Für was man sich heutzutage alles nicht mehr schämen muss. Weil man halt eine Community hat, von Leuten, die halt genauso drauf sind und sagen, cool, bin halt da. Also, es kann auch schief laufen. Es gibt auch einen Donald Trump Reddit oder sowas. Im Reddit von meinem Lieblingspodcast Hello Internet. Da bin ich jetzt neuestens auch. Ist nichts los. Ja, scheiße. Nicht mehr oder? War noch nie. Hello Internet höre ich ja jetzt auch. Und ich habe es ja schon mal vor 2 Folgen erwähnt, dass ich Podcasts immer von vorne höre. Also dass ich wirklich bei der ersten Folge anfange. Wenn mir die letzte gefällt, verstehe ich das. Oder? Genau. Und jetzt bin ich bei Folge 13 oder so. Ich kann mich totlachen, weil das einfach, das ist Brady. Heron. Der hat immer die Kamera in die Hand, wenn irgendjemand bei YouTube was macht. Wenn jemand bei YouTube was erzählt, Number 4. Number 5 macht der. Ja, also Zeug mit Zahlen, Zeug mit Chemie und Zeug mit coolen alten Sachen aus. Genau, Museum. Brady. Heron. Genau, Brady Heron. Und der zweite ist ZGP Grey, der auch coole Erklärvideos zu irgendeinem absurden Schwachsinn auf YouTube macht. Genau, der immer so leicht Asperger unterwegs ist. Ultra. Aber immer sympathischer wird. Im Laufe dieser 100 Folgen. Genau. Und das Krasse ist, jetzt ganz am Anfang ist halt die beste Beschreibung für diese zwei: A Caveman and a Robot. Genau. Und es ist wirklich so. Also gut, Brady ist kein Trottel oder so, das ist ehemaliger Journalist und auch hochgebildet und wissenschaftlich und so. Aber das ist halt so ein saupragmatischer, nimm's Leben wie es ist und komm mal heute, komm mal morgen Typ. Und CGP Grey. Zu dem Zeitpunkt halt noch viel krasser als jetzt. Ich bin der krasseste Autist. Also in der letzten Folge ging es um Aktenvernichtung, so Schredderer. Mhm. Und er hat halt gesagt, er schreddert jedes Papier, das er bekommt, jedes. Also der schreddert Umschläge und Post-its und alles, weil er sich halt sagt, die rationalste Entscheidung war, sich einmal dafür zu entscheiden, alles zu schreddern. Und dann muss er sich im Leben nie mehr diese Frage beantworten, muss ich dieses Dokument schreddern. Und, ja, gut, und deswegen schreddert er halt ja, alles. Und das ist der Autist. Sehr effizienter Typ. Ultra, aber wie ultra krass ist das? Ja. Wie kannst du so drauf sein? Aber er wird immer menschlicher, muss man sagen. Also ja. Ich will nicht spoilern, oder? Weil es gibt so 2 Momente, wo du merkst, bei dem hat sich echt was getan. Nein, nicht spoilern. Ich bin erst bei Folge 14. Also, Hello Internet. Genau. Außer intellektuelle Privatinsolvenz, auch Hello Internet. Und dann in den Hello Internet Comments schreiben, dass wir, wir sind deutsch, dadurch sind wir schon raus, oder? Aber da gibt es bestimmt auch, also ich meine, 2 deutsche Hörer haben die. Okay. Super. Nämlich uns. Verdammt. Und das Coole ist, die zwei jedenfalls haben so ein bisschen das Genre auch definiert, in dem wir auch unterwegs sind, oder? Da reden sie nämlich auch irgendwann drüber, was ist eigentlich das typische Podcast-Genre. Die These ist halt, das sind die 2 Dudes Talking. Genau. Und da habe ich mir gedacht, so, ja cool, das ist eigentlich genau das, was wir auch machen, weil wir haben ja nichts. Indem wir die riesen Experten sind, wo wir jetzt das große Dossier vortragen können. Wir hocken hier halt. Wartet's mal ab. Zertrümmern die Aufnahme. Genau, indem wir immer die Tasse auf den Tisch stellen. Ey, ich hab extra Korb. Damit meinte ich vor allem mich letztes Mal. Sorry. Ja. Ja, aber apropos Dossier, natürlich, in einem halben Jahr könnt ihr mein Buch kaufen. Da steht dann drin, wie man podcastet. Nee. Sondern. Da kläre ich die wichtigen Fragen des Lebens. Gott, Freiheiten, die Unsterblichkeit der Seele. Genau. Ja, machst du da selbst Self-Publishing? Ich denke schon, ja. Ah, ist halt immer teuer, dann wie die Sau. Also das Buch wird dann teuer wie die Sau. Ach so. Nee, oder ich verdiene einfach nichts. Ist doch auch geil. Ja, das ist denen egal, die geben den Preis ja vor. Also wir haben auch ein Buch rausgegeben. Und das haben wir auch in so einem Kartoffelverlag. Self-published und das war halt so teuer, weil dann natürlich die Auflage ist dann sau klein und halt on demand vor allem. Da werden erst immer nur dann Bücher gedruckt, wenn jemand eins kauft Und dadurch kostet es halt 20 Euro mehr. Aber es gibt ja, also da tut sich ja auch eine Menge. Ich bin jetzt noch nicht tief in der Materie, aber immer wenn ich jemanden frage, der sich auskennt, sagen die, dass es zumindest nicht mehr totaler Schwachsinn ist, es so zu machen. Also was ich trotzdem auf jeden Fall machen würde, ist eine E-Book-Version. Ja, klar. Und eine Kindle-Version. Ja, die Leute kriegen das dann als DocX. Ja, als TXT. Das. Oh ja. Nee, aber eine Kindle-Version? Ach klar, ja. Ich war letzte Woche Geburtstag feiern auf einer Party mit einer Horde Verlagsmenschen. Ja, dann laber doch mit denen. Genau, da 20 Leuten das Buch und gut ist. Ja, die WhatsApp-Gruppe gibt es auch noch. Ja, wenn da einer nett ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich wie bei 90% der Dinge im Leben. Da kommt es nicht drauf an, ob es ein gutes Buch ist. Dann kommt es darauf an, ob du die richtigen Leute kennst und die dich halt gut finden. Genau, die frage ich jetzt mal. Bei der einen habe ich jetzt sogar einen Platz auf der Klappmatratze. Wo? In Leipzig. Geil. Und sie heißt wie meine Oma. Da kommt ein Win nach dem anderen. Okay. Und, Das wird super. Ja, das Buch promote ich dann auch auf meiner neuen Homepage, die ich mir letzte Woche bestellt habe. Bist du denn fertig mit dem Buch? Ja, also fertig ist es. Steht halt noch viel Zeug drin, was ich noch draufstreiche. Also machst du jetzt selbst nochmal Revision und genau. Dann Lektorat oder was? Genau. Und bevor es irgendwie wirklich Lektorat gibt, kriegt es erstmal die Person, die gesagt hat, ich soll eins schreiben. Cool. Die darf da mal reingucken. Wer ist denn das? Meine Hausärztin. So geil. Ja, das ist kompletter Schwachsinn. Ich war einfach nur da. Sie hat das wahrscheinlich nicht ernst gemeint. Und das wird so lustig, wenn du da aufschlägst und sagst, ja, sie haben mir vor 3 Jahren gesagt, schreiben Sie doch ein Buch. Ja, hier ist es. Habe ich letztes Mal schon. Also ich war eigentlich nur da, weil ich irgendwie ein bisschen Vitamin D-mäßig unterversorgt war. Da wollte ich mir so eine Schachtel Tabletten für 7,50 Euro abholen auf Rezept. Und? Dann habe ich das gemacht und dann haben wir uns plötzlich aus Versehen eine Stunde unterhalten. Dann hat sie gesagt, schreiben Sie doch mal ein Buch. Und dann habe ich gesagt, okay. Ach so, schon länger her dann. Ja, das war vor, weiß ich nicht wann. Und dann habe ich so ein anderes Buch in der Hand gehabt und dachte, das finde ich irgendwie cool. Das fasst sich gut an. Wie viele Seiten hatten das und wie groß ist das Papierformat? Ich mache jetzt einfach genauso viel. Und dann habe ich ein Dokument erstellt mit 180 quadratischen Seiten und habe gesagt, ich schreibe jetzt einfach so lange irgendwas da rein, bis es voll ist. Sau gut. Und 1,5 Jahre später war es voll. Da bin ich echt gespannt, ob das die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns ist. An alle, die sich immer fragen, warum ich immer die Entdeckung eines schlichten Unsinns sage. Ich zum Beispiel frage mich das. Nee, echt? Du weißt es doch auf jeden Fall. Das ist ein Kant-Zitat, oder? Nein, das ist ein Wittgenstein-Zitat. Mann, das ist doch derselbe. Das ist nicht derselbe. Habe ich das? Jetzt drehe ich mich hier mal um. Dieses Buch habe ich nicht weggeschmissen in meiner Simplify Your Life Phase. Die Geräusche, die ihr gerade hört, entstehen aus den drei coolsten Sachen, die man sich vorstellen kann, nämlich Birkenstocks, altes Philosophiebuch und ein Buchenholzregal. Apply water to the burnt area. Wir müssen auch den Bildungsanspruch unseres Podcasts erfüllen. Nee, bin ich jetzt so durcheinander, dass ich das gar nicht mehr finde. Siehst du? Ja, ich finde es nicht. Macht nichts. Ich suche einfach weiter. Genau. Erzähl du was, nicht das Such. Ich habe mir eine Homepage bestellt. Bei so geil. Typen. Wie weit ist das? Oder also was ist da jetzt rausgekommen? Ein Kostenvoranschlag und er hat gesagt, Gott. 3 bis 5 Revisions, meistens braucht er nur 3. Er ist jetzt im Urlaub und dann schickt er mir einen Entwurf. Mhm. Und dann finde ich das wahrscheinlich alles relativ cool, weil rauskam, dass der Typ es total drauf hat. Und was machst du? Also was, ich mache ja so als Hobby ein bisschen Webdesign nebenher, also auf so absolutem Mashed Potatoes Niveau. Was macht er denn? Hast du so ein bisschen Einblick, was da technisch hinten dran steht? Er ist WordPress-Freund. Mhm. Aber distanziert sich gerade ein bisschen davon zugunsten von Web. Irgendwas mit Web. Hä? Da gibt es so ein anderes CMS jetzt, was so Frontend-mäßig ist. Hat er zumindest gesagt. Ah ja. Und der WordPress halt so durch die Gegend und macht hauptsächlich bisher Musiker-Webseiten und Künstler-Webseiten. Musst du mir nachher mal zeigen. Ja, weil er selbst auch Klavist, hätte ich fast gesagt, ist Pianist ist. Mhm. Und zwischen Berlin und Mainz hin und her pendelt und irgendwie so super intellektuellen Jazz abjazzt und wenn man damit natürlich nicht reich werden kann, macht er halt noch fette Websites. Voll gut. Und ich war auf seiner eigenen und die war cool. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja die letzten 5 Webdesigner, bei denen ich auf der Seite war, die haben alle nur so orangene, komische Seiten mit 50 Buttons in der oberen Leiste gemacht. Das will ich halt nicht. Ich will eine graue ohne Buttons. Ja, das, und das macht er jetzt. Das krasse Phänomen finde ich, wenn, also so ein Webdesigner gehört ja zu der Gruppe von Leuten aus dem Marketing, deren eigenes Produkt halt immer auch das erste ist, was der Kunde sieht. Wenn du beim Webdesigner auf die Seite gehst, okay, wie geil ist die? Überraschenderweise finde ich, dass sau viel Webdesigner-Seiten sau beschissen sind. Wo ich mir so denke, warte mal, du bist doch der Typ, der hier klar kannst du Referenzen angeben oder schaut mal, die 10 Seiten habe ich gemacht, aber die Seite, an der es doch festgemacht wird, was du drauf hast, ist doch deine eigene. Tja. Oder nicht? Da sind halt, glaube ich, einfach relativ viele Leute dabei, die sich einfach wirtschaftlich seit 10 Jahren keine Sorgen mehr machen müssen, sich deswegen seit 10 Jahren nicht weiterentwickelt haben. Ja gut, ich bin auch immer wieder überrascht, was die für Tagessätze aufrufen. Also, sagen wir mal so, ich bin ja der Riesen-Noob in dem Bereich, weil ich halt in den Skriptsprachen, die relevant sind, nicht flüssig bin. Also ich kann jetzt nicht ein DIN A4 Papier nehmen, schreib mein Skript runter und dann ist es hinterher schön. Tippe ich das ein und dann ist die Seite fertig. So hat es meine Informatiklehrerin in der Oberstufe hat immer gesagt, das sind also Leute, die noch die Festplatte mit dem Stapler rumgefahren haben. Die hat halt immer gesagt, hier, Programmieren findet halt auf dem Papier statt. Programmieren ist, schreibst dein Programm runter, dann tippst du es einmal ab und startest es. Und wenn es dann nicht läuft, guckst dir halt dein Papierblatt wieder an und denkst qua logischer Deduktion darüber nach, was der Fehler ist. Und das ist Programmieren. Und wenn du es halt so machst wie ich, guckst du ja den Code an, dann kommt irgendein Murks bei rum, dann guckst du dir halt live an, wie dieser Code verarbeitet wird und dann hackst du live, drehst du an 3 Schrauben und guckst, was bei rumkommt und das hackst du dann irgendwo rein. Die wird sich im Grab umdrehen, wenn sie das mitkriegen würde. Und jedenfalls denke ich mir immer, wenn einer kommt und sagt, ich bin der große Webdesigner und ich mache das als mein Beruf, dann erwarte ich halt, dass das so ein Typ ist, dem du sagst, das soll so und so aussehen und dann weiß der sofort, was er machen muss und hackt es halt 10 Fingerschreibmäßig in irgendeinen Editor und dann ist es fertig. Ja gut, also es geht ja auch viel um Geschmack. Ich habe ja auch gute Leute gesehen, die einfach nicht auf das Design stehen, auf das ich so stehe. Und da kann ich dann nicht sagen, meins ist aber besser. Nee, es geht ja auch oft um die Technik oder die technische Umsetzung. Dass man halt manchmal sagt, wie kann das sein, dass dann so eine Seite miserabelst mobil optimiert ist. Ja. Oder dass es den Leuten dann scheißegal ist, wenn sich irgendwelche Buttons und Menüs übereinander schieben. Also so ein Kram, wo du vor 20 Jahren gesagt hättest, okay, auf meinem Palm Pilot sieht halt die Seite nicht cool aus. Aber wo du heutzutage denkst, was? Und ich erwarte dann halt, dass die Leute halt wissen, ja, okay, wenn das mein Problem ist, dann muss ich halt die 5 Zeilen Code einfügen und dann fertig. Das wäre gut, wenn die sich auskennen, klar, das stimmt. Aber vielleicht habe ich dann, ist das schon meine Einsicht aus, ich raff so ganz rudimentär irgendwo, was das Problem ist und was, und ich habe schon eine Vorstellung davon, was die können könnten oder können müssen irgendwo. Ja, also ich weiß ja auch, was die tun, aber ich kann es überhaupt nicht. Also es ist wie singen. Ja? Kann ich nicht, verstehe ich aber. Okay. Vielleicht, wie das funktioniert so ein bisschen. Und das macht mich, glaube ich, dann auch zu einem blöden Kunden, weil ich dann die ganze Zeit irgendwie so super genaue Vorstellungen habe von allem. Nee, das ist ein guter Kunde. Und ich würde halt auch, wenn ich da Geld, ernsthaft Geld bezahlen würde, und das heißt jetzt nicht 20 Euro die Stunde. Nee. Der kostet mehr. Kostet mehr. Dann erwarte ich halt, dass ich sage, ich will, dass das den Grauton hat und dass das so aussieht und der Knopf da ist. Und wenn ich da drauf den Knopf drücke, da, dass der dann sagt, okay. Und halt nie irgendwie, das geht nicht, das ist schwer, das dauert lang. Ich mag das immer nicht, wenn man dann mit Webdesignern telefoniert oder redet und die davon ausgehen, dass du Fußgänger bist und keinen Plan hast, also gar keinen Plan. Was ja, glaube ich, auf eine Menge Kunden zutrifft. und die dann erzählen wollen, oh nee, dies, also so ein Kontaktformular zu ändern, das dauert auf jeden Fall einen halben Manntag und kostet 300 Euro. Und dann so einen Nebensatz halt mal fallen lassen kannst, hier Kollege, ich schreibe dir das Skript schnell selbst. Das sind die drei Plugins, gibt es kostenlos da und da. Eine halbe Stunde habe ich es selbst gemacht. Und dann merkst du halt so, okay, fuck, wie bei denen dann im Kopf auf einmal so die, so, okay, verdammt, meine Fußgänger, bei dem kann ich es nicht machen. Und dann, wie Kfz-Mechaniker, ja. Die halt aus, oh, das kostet 10 Euro das Auto, ich gebe dir noch 100 Euro das Auto, das können Sie direkt abfragen. Und wenn du dann halt sagst, hier, Kollege, gib mir einen 10er Schlüssel und dies und das, mach's schnell selbst, dann merkst du halt ganz schnell, okay, verdammt, mit dem kann ich es halt nicht machen. Ja, es sind natürlich nicht alle so. Ne? Sind also nicht alle so. Der Typ, mit dem ich jetzt da mich getroffen habe, der ist einfach gleichzeitig seriös, unfreundlich und weiß, was er tut. Und dann hat er die ganze Zeit auch so schlaue Fragen gestellt, wo ich so dachte, warum denkst du ja die ganze Zeit drüber nach, irgendwie zum Beispiel nach meiner Zielgruppe irgendwie. Und da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, was das für Leute sind, die auf meiner Seite landen sollen. Was für einen Einfluss hat es denn? Da geht es einfach dann ein bisschen um Optik zum Beispiel. Also wenn ich halt sage, ich will, dass irgendwelche Banker und DAX-Vorstände bei mir auf der Seite landen, dann brauchen die natürlich ein hochseriöses Design, was nicht so super freundlich ist vielleicht, aber so ein bisschen unterkühlt und so weiter. Mhm. Ich meine, alle Webseiten von Zahnarztpraxen sind weiß-grün zum Beispiel. Oder weiß-blau. Genau. Ja, irgendwo in meinem vielleicht idealistischen Content-First-Denken traue ich dem halt immer nicht so und denke halt so, nee, wenn dein Content und dein Produkt halt geil ist, das dann ist alles egal. Ja, dann kannst du ja die grün-orange Wurstseite haben. Und egal, Leute kommen, weil es denen egal ist. Und dann, das siehst du ja auch bei manchen Seiten, die sau erfolgreich sind, wo du denkst, okay, die ist sau scheiße. Genau. Aber der Content ist halt so gut. Ja, klar, aber ich treffe mich mit netten Leuten, treffe ich mich ja auch lieber in einem schicken Raum statt in einem hässlichen. Deswegen ist ja cool, wenn beides einfach stimmt. Es ist cool, aber es ist nicht notwendig. Nö, klar. Ja. Also die Seiten, auf denen ich so rumhänge, diese ganzen, die drei Blogs, die ich immer lese, das sieht aus wie Hund, aber es ist halt super interessant. Ich glaube, vielleicht ist das auch so dieses Seth Godin-Denken, der irgendwie sagt, der ist ja keiner, der dir jetzt so die Werbung um die Ohren schlägt, sondern der sagt, biet doch was an, was Leute geil finden. Ja. Und dann ziehen sie sich halt gerne rein und erzählen anderen Leuten darüber, von denen sie denken, dass sie das auch geil finden, und dann ziehen die sich das halt auch rein. So wie ich es mir reingezogen habe und dir davon erzählt haben. Genau. Und jetzt beide regelmäßig auf dieser hässlichen Internetseite sind. Was immer voll egal ist, dass die hässlich ist. Und das ist, glaube ich, wieder der wichtigste Teil von dem ganzen Denkprozess hinten dran. Was präsentiere ich auf meiner Seite, wo ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ganz allein und keinem was recht machen will, überzeugt bin, dass es mir so wichtig, dass das im Internet steht. Und dann kommt was Absurdes, meiner Meinung nach, nämlich so ein Gedanke von, es ist mir sogar egal, ob das jemand liest. Weil es mir wichtiger ist, dass es, also es wäre schön, wenn das jemand liest, aber allein, dass es da steht, ist mir so wichtig. Liebes Tagebuch mäßig, ja. Ohne, dass da jetzt drin steht, irgendein intimer, nerviger Scheiß, aber weißt du, was ich meine? Ja klar, nein, natürlich. Und dann lesen das, glaube ich, Leute sau gern. Ja, also wir können ja jetzt nicht zum 100. Mal über Authentizität reden. Es war aber auch gar nicht selbstreferenzial, doch weil es um deine Homepage geht. Ich lese es auf jeden Fall und dann mecker ich rum, wenn dein sauteuer eingekauftes Template total beschissen ist. Genau. ich denke ja auch als Blumen und so und dann denke ich immer, dann frage ich mich halt genau das. Ja, und dann, was schreibe ich dann da? Ja, ich habe halt so Zeug zu Hause rumliegen, was ich da mal veröffentlichen kann, damit ich einfach mal sehe, ob das jemanden interessiert oder ob es cool ist. Und Nebeneffekt ist, dass ich mittlerweile ganz gut tippen kann, also Texte runter tippen kann. Jetzt nicht mal eine Mail schreiben muss. Dann dauert es nur noch halb so lange wie noch vor einem Jahr. Weil du immer nachdenken musst mit Formulierungen und so. Genau. Allein dafür hat es ja schon gelohnt. Ich freue mich, dass ich einfach immer schneller tippen kann. Ist ja auch manchmal doof. Das ist cool, auf jeden Fall. Ich habe mein Wittgenstein-Zitat gefunden. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenzen der Sprache holt. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Punkt. Punkt. Ja, aber, ja. Didn't learn anything. Was heißt denn das? Leg das Buch doch mal mit einem schwergewichtigen Geräusch auf den Tisch. Nein! Dass die Leute mal hören, was das für ein Wälzer ist. Das ist überhaupt kein Wälzer. Eins meiner Lieblingsbücher, und da denke ich immer sau gern dran, dass ich dann in einer geilen Vorlesung war. Ich habe nie was von dem gelesen. Wir haben nur mal kurz beim Schubbe drüber geredet. Daniel Schubbe. Ja. Hallo, Daniel Schubbe. Wenn Daniel Schubbe unseren Podcast hört, gebe ich einen aus. Gebe ich einen aus. Ganz, und zwar den anderen beiden, die auch den Podcast hören. Genau. Ganz großer Schopenhauer Forscher. Ja, weil er eigentlich relativ klein war. Der eigentlich relativ klein war, aber groß im Geiste. Richtig. Der hat immer gesagt, heute besprechen wir die 10 Seiten. Und nachdem wir dann eine Viertelseite davon durch hatten, hat er gesagt, ja gut, wir sehen uns nächste Woche und besprechen dann die 10 von heute und die nächsten 10. Und das hat er ein Semester lang gemacht. Dann haben wir am Ende irgendwie 8 Seiten Text besprochen. Verrückt. Und das nennt man doch agiles Produktmanagement. Ach so, ja gut. Das war mir bisher nicht so bewusst. Ja. Wir haben ja jetzt alle geilen Themen durch. Wir haben noch nicht über den Beginn der Spargelsaison gelabert. Das haben wir uns fest vorgenommen. Stimmt. Ich mag keinen Spargel. Echt? Warum? Ich esse den, wenn es ihn gibt, aber ich suche ihn nicht auf. Auch, also warum? Geschmack oder Konsistenz oder Darbietungsform? Darreichungsform. Meistens nervt mich, dass es irgendwelche Kartoffeln dazu gibt. Mhm. Und ich finde die Soße eigentlich geiler als den Spargel. Mich nervt dieses Geschwätz um den Spargel, diese Spargelhysterie. Aber vielleicht verbringe ich einfach auch nur viel zu viel Zeit mit älteren Leuten. Wer macht das? Also wer hat denn so eine Spargelhysterie? Ich bin da früher ab und zu mal reingeraten, weil dann alle diskutiert haben, es gibt wieder Spargel, ach wie schön, noch ist er so teuer, dann ist er wieder billig. Und dann gibt es den einen Spargel und den anderen und dann kommt halt im, weiß ich nicht, da wird kurz mal über die Erntehelfer gesprochen und dann, aber ist dass sie sich immer so bücken müssen, das ist so schlecht für den Rücken. Aber ist das nicht die Definition von einem Smalltalk-Gespräch? Dieses Gespräch wurde irgendwann zum ersten Mal geführt. Ja. In der Historie, also in der Geschichte der Menschheit, genau. Gab es das erste Spargelgespräch. Richtig. Und in diesem ersten aller Spargelgespräche wurden ja alle relevanten Informationen ausgetauscht. Genau. Wann der geile Spargel da ist, wann der teuer und billig ist und der arme Rücken der Spargelhelfer. Und seitdem ist jede Wiederholung von diesem Spargelgespräch ist der rein Smalltalk, wo es darum geht, okay, geil, ich packe 3 Minuten Gesprächszeit zu füllen mit gesellschaftlich anerkanntem Inhalt. Ja. Oder? Vielleicht ist es das, aber ich finde das so anstrengend. Ja, das ist das Schlimmste der Welt, Smalltalk. Das Reden, weil die Stille nicht akzeptiert oder ausgehalten wird. Weil man dann merkt, was man für hässliche Freunde hat. Echt? Das ist oder? Nee, keine Ahnung. Also, ja, ich musste immer auf Lehrergeburtstage mit, da war das dann halt so ein Thema. Ja, Vater ist Lehrer und seine Kumpels, immer 10 Jahre jünger, die sind dann alle irgendwann 40 geworden und so, und dann war halt Geburtstag und dann gab's, weiß ich nicht, dann kam halt die eine um die Ecke und meinte, oh, Bärlauchpesto und dann ging's um Spargel und dann ging's um was weiß ich. Ich habe mal einen riesigen Berg Erdnüsse gefressen auf so einer Party und dann richtig fett alles vollgekotzt. Das war ein Statement. Zu Recht. Ja, Lehrer, ich habe ja auch, da ich jetzt hier wohne, mit einer riesen Lehreruni, immer mehr mit Lehrern, angehenden Lehrern, Lehramtsstudierenden, Lehrern an sich zu tun. Das ist nicht meine Welt. Und das habe ich im Lehramtsstudium schon das gemerkt. Das ist die schlimmste. Das ist. Also. Disclaimer, ich verstehe das, dass es jemandem ein Anliegen ist, zu lehren. Ich habe das auch immer gern gemacht. Ja, auch, war ja auch selbst ein Jahr lang in der Schule am Unterrichten. Aber diese Art der Arbeit und das Setting, dieses ganze System, angefangen von Kollegium über Schulleitung, über bildungspolitische, was auch immer, da würde ich, glaube ich, lieber 40 Jahre in der Produktion im Akkord eine Maschine bedienen, als so eine Scheiße mitzumachen. Ja, wobei, da gibt's wirklich rühmliche Ausnahmen. Es gibt saugeile. Ich liebe auch ein paar meiner eigenen Lehrer, nehme ich da voll raus. Aber das sind das sind Leute, die haben halt ihre Hausaufgaben gemacht. Hoho. Die sind halt als Mensch, als Person cool und machen dann coolen Unterricht. Aber so dieses... Gar nicht. Nicht meine Welt. Da müssen wir aufregen. Wir haben heute schon einen Anflug von Rand drin. Wo? Ich habe überhaupt nicht... Ich war voll nett. Wo habe ich denn... Zum Thema Webdesign. Das war doch kein Rant, das war voll ganz subjektiv. Ich habe niemanden persönlich beleidigt. Einfach, ich bin voll lieb. Gegensatz zu früher, Gegensatz zu meinem letzten Folge Anti... Anti alles. Nee, da war ich... Du stellst mich hier voll... Ranty McRant, als wäre ich hier der grumpy Typ, der alles kacke findet. Geil. Was? Nee. Ja, Knarz. Also gut. Lass mal Kaffee trinken fahren, oder? Nee, Mittagessen. Nee, was? Ja, Mittagessen. Hast du nicht von irgendeinem geilen Cheese-Snack gesprochen? Den gibt's jetzt. Nee, Kaffee saufen, Wurst kaufen fürs Grillen. Ach stimmt, und Wurst kaufen für alle meine Freunde. Und wie immer, gute Leber wascht. Ich habe ein super Leberwurst-Date am Montag. Das zweite Leberwurst-Date. Wie ist es möglich, ein Leberwurst-Date zu haben? Eine Freundin von mir hat gesagt, sie muss jetzt ganz furchtbar viel arbeiten. Und ich gesagt, gut, dann mach ich dir ein Wurstbrot und bringst dir auf die Arbeit vorbei. Und jetzt schiebt die irgendeinen Klinik-Nachtdienst am Montag und um 7:30 komme ich dann. Gibst dir eine Wurst. Genau. Und bring ihr halt das lecker Wurstbrot. Und dann mache ich ihren Antrag noch bei der Gelegenheit. Nee. Doch, klar. In diesem Sinne... Ja, genau, nein, leg du auf. Leg du noch zuerst auf. Du hast immer gesagt, das wäre unnötig. Ja.